HR2 Kultur. Archivschätze. Die Wanze. Eine märchenhafte Komödie von Wladimir Majakowski. Aus dem Russischen übersetzt von A.E. Toss. Für den Rundfunk bearbeitet von Ulrich Lauterbach. Darf ich jetzt wieder um Ruhe bitten? Nachdem das Präsidium der Weltföderation in allen Punkten Einmütigkeit festgestellt hat, erfolgt die Verlesung des Protokolls durch die Protokollmaschine. Frau Summergrad, den 19. September 1979 kommt. Die Geheimsitzung des Präsidiums der Weltföderation hat sich mit den Gefahren befasst, die durch das in keiner Planordnung vorgesehene Erscheinen eines Lebewesens namens Wanja Presipkin zu entstehen drohten. Punkt. Nachdem der wissenschaftliche Leichtsinn des Genossenvorsitzenden des Instituts für Menschenauferstehung eine Maßregelung erfahren hat, wurde die Feststellung getroffen, dass das Präsidium der Weltföderation völlig Herr der Situation ist. Punkt. Es erfolgte die Beschlussfassung, dass die Alarmtelezellen in Reykjavik, Johannesburg, St. Paulo, Shanghai, Kiew und Neustadt entstürmt werden können. Punkt. Die Versuchsreihe des Zoographischen Instituts kann für die Dauer eines Halbjahres, also bis zum 19. März 1980, fortgesetzt werden. Punkt. Alsdann ist dem Präsidium der Weltföderation erneut Berichterstattung zu geben. Punkt. Zur Unterstützung der Versuchsreihe ist dem Zoographischen Institut ein sorgsam ausgesuchter Stab von wissenschaftlichen Preisträgern der Historischen Kommission, der Soziographischen Abteilung und der Epidemischen Station beigeordnet worden. Punkt. Ende des Protokolls. Werden gegen das Protokoll Einwendungen erhoben? Keine. Die Inkrafttretung des Protokolls hat stattgefunden. Wir schreiten zur Anhörung eines ersten Rechenschaftsberichtes des Untersuchungsstabes, der uns mit der Evolution bekannt machen wird, die zu der heute auf der Tagesordnung gestanden habenden Gefahrensituation geführt hat. Das Wort hat Tovarisch Preisträger Professor Rekonstrowski. Jede soziologische und historische Forschung, die vor die Gründung der Weltföderation im Jahre 1965 zu gelangen sucht, stößt auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten, weil die Kriege, die den ganzen Erdball heimgesucht haben, und die Bürgerkriege, die der Gründung der Weltföderation unmittelbar vorangingen, zur Vernichtung unendlich wertvollen Materials geführt haben. Dennoch haben wir uns, vor allem dank der Tatsache, dass wir uns im registrierenden und katalogisierenden Zeitalter befinden, mit einigen entscheidenden Phasen im Dasein jenes Lebewesens Presipkin vertraut machen können. Die ersten Spuren führen uns in den ehemals als Russland bekannten Staat und in das Jahr 1929. Gleich vielen ehemaligen Parteimitgliedern muss auch das Individuum Wanja Presipkin der Verführung erlegen sein, seiner Klassengebundenheit zu entfliehen und sich mit der wiedererstandenen Bourgeoisie anzubiedern. Jedenfalls liegen Zeugenaussagen vor, dass dieses Lebewesen, obwohl bereits mit einer gewissen Arbeiterin Soja Perjoskina, in Registrierehe lebend, eine Friseurstochter und Maniküre namens Elsevira Renaissance zu ehelichen beabsichtigte. Die neue Umgebung, der sich Presipkin verkauft hatte, ist uns in dieser vergilbten Aufzeichnung Fotografie genannt erhalten. Offenbar ist diese gerettete Fotografie kurz vor der Hochzeit zweier Prisipkins, der sich übrigens fortan Pierre Violinin nannte, gemacht worden. Sie erkennen die Spiegel an den Seitenwänden der Friseurstube, vor denen jetzt allerdings schon riesige Papierblumensträuße aufgebaut sind. Davor sehen wir eine ganze Batterie von Flaschen, die den damaligen Gebräuchen und soziologischen Axiomen entsprechend alkoholische Getränke enthalten haben dürften. Der Gegenstand hier links scheint ein damals noch manuell betriebenes Musikinstrument zu sein, ein Flügel. Während der Gegenstand hier rechts, den wir zuerst auch für ein Musikinstrument gehalten haben, ein altmodischer Thermodistributor gewesen sein muss, ein sogenannter Ofen oder Zimmerherd. Die Vorstellung, dass man damals mitten im Wohnraum ein Feuer entfachte, hat natürlich etwas Groteskes für uns. Aber die Protokolle der Feuerwehr, das war eine antipyrogenetische Kampftruppe, deren lückenlose Jahresberichte zu unseren wertvollsten Quellen gehören, erweisen, dass dieser Heizapparat damals sogar in Tätigkeit gewesen sein muss und eine für das Individuum Prisipkin entscheidende Rolle gespielt hat. In diesem Raum hat sich, unseren Studien zufolge, die Hochzeit Prisipkins mit Elsevira Renaissance abgespielt. Neben den Trauzeugen waren es vor allem die Eltern der Braut, die den Charakter des Festes bestimmten, und natürlich Bayan, der Opportunist und Hausbesitzer. Etwas gedrückt muss anfangs die Stimmung laut Aufzeichnungen dadurch gewesen sein, dass bestimmte Gäste des Bräutigams der Einladung nicht Folge geleistet hatten. Violinchen, können wir immer noch nicht anfangen? Nein. Aber Violinchen, warum denn nicht? Darum. Meiner Hochzeit sollen Organisationsprinzipien zugrunde liegen. Wenn ich schon heirate, dann im Beisein einer solchen Persönlichkeit wie der Vorsitzende unseres Werkkomitees, der verehrte Tovarisch Schlassalschenko. Jawohl. Verehrte Jungfrau Mette, entschuldigen Sie großzügig die Verspätung, aber Genosse Lassalschenko hat mich beauftragt, die herzlichsten Glückwünsche zur Eheschließung zu übermitteln. Leider ist er verhindert. Der heutige Tag, sagt er, gehört der Partei. So oder so, aber die Zellensitzung darf ich nicht schwänzen. Er kommt nicht. Gehen wir also gewissermaßen zu der Tagesordnung über. Also gut. Ich eröffne hiermit die Hochzeitsfeier. Meine Herren! Ja. Und meine Herren Tovaritschi! Ich wünsche Ihnen wohl zu speisen. Wo finden Sie heutzutage solche Schweine? Diesen Schinken habe ich vor 3 Jahren gekauft, für den Fall, dass ein Krieg kommt. Aber der Krieg kommt und kommt nicht. Und der Schinken fängt schon an zu riechen. Bedienen Sie sich. Guten Appetit. Danke. Erst ein Kuss. Noch ein Kuss. Violinchen. Elsevier. Jetzt was von Beethoven, von Shakespeare. Führt was vor oder auf. Ihr nischt und wieder nicht, feiern wir nicht eine solche Klasse auf sein. Darf ich mal was sagen? Ich erteile dir das Wort, Bayan. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, Zeuge davon zu sein, wie nun der Genosse Violinin glücklich im Begriff ist, mit solcher Eleganz seine kämpferische Periode abzuschließen. Es ist schon wahr, dass er auf diesem Wege seines Parteiausweises verlustig gegangen ist. Dafür wird er künftig den Nachweis erbringen können, sich reichlich an der Staatsanleihe beteiligt zu haben. Es ist uns glücklich gelungen, sowohl die Klassenwidersprüche der sich vermählt habenden, als auch ihre sonstigen Differenzen beizulegen. Ein Kuss. Ein Kuss. Ein Kuss. Verehrte Bürger, Schönheit ist des Fortschritts Motor. Was wäre ich heute als schlichter Arbeiter? Ich hieße noch immer Schafikow und könnte bloß plöken. Als Hausbesitzer Bayan aber ist mir alles Mögliche zu sagen möglich. Zum Beispiel, Oleg Bayan sagt offen, er ist vor Glück besoffen. Ich preise die Schönheit. Um sie hervorzubringen, muss sich der Himmelarsch anstrengen. Hat da einer Himmelarsch gesagt? Ich verbitte mir diese Ausdrucksweise in Gegenwart der Jungvermählten. Ein Missverständnis. Beruhige dich. Beethoven, ein Foxtrot. Sing mal, Bayern. Ja, sing mal, sonst. Vom Standesamt staut sich die Straßenbahn. Eine rote Ehe bahnt sich an. Aus der Tasche des Bräutigam Kindes schaut das Gewerkschaftsbuch aufgebraucht. Sehr gut. So nicht mehr. Shinjo Gofrey macht man folgendermaßen. Man nimmt eine Brennschere. Lassen Sie doch die Gabel. Erwärmt sie über einer kleinen Flamme à la Etoile. Aber doch nicht im Ofen. Bereitet eine Art haarige Sahne zu. Sie vergreifen sich an meiner Ehre als Fräulein und Mutter. Oh, nimm die Finger weg, du Hundesohn. Hat da einer Hundesohn gesagt? Ich verbitte mir diese Ausdrucksweise in Gegenwart der Jungvermählten. Ein Missverständnis, beruhigen. Ach, spielen Sie doch bitte den Walzer Sehnsucht nach Hollywood. Ah. Das ist ja so charmant. Einfach une petite histoire. Hat da eine Pissoir gesagt? Ich verbitte mir. Ein Missverständnis, beruhigen Sie. Warum spielst du denn bloß auf den schwarzen Tasten? Den Bourgeois alles und dem Proletariat genügt wohl die Hälfte. Sie sind im Irrtum, Bürger. Gerade um die weißen Tasten befleißige ich mich in erhöhtem Maße. Ja, weil du glaubst, die weißen sind besser. Auf allen musst du spielen. Das spiele ich doch. Mit den weißen zusammen? Du Kompromissler. Nur zur Vermeidung einer Kakophonie, Genosse. Ich verbitte mir diese Ausdrucksweise in Gegenwart der Jungvermählten. Da hast du die Quittung. Au! Au, Popischin! Hilfe! Ich komme! Wir sind pass auf! Was macht denn dein Freund da mit der Elsevira? Oh! Elsevira! Und Sie! Oh, was fingern Sie da mit Ihrem Fisch an meiner jungen Frau herum? Der Busen ist kein Blumenbeet und das ist da keine Chrysantheme, sondern ein Hering! Mit Lachs habt ihr uns allerdings nicht gefüttert! Schreib mich nicht so an, du Brüllochse! Sonja, Vorsicht, der Ofen! Lass mich doch los! Weg da, weg da! Du brennst, Elsevira! Dein kleines Hat da einer Feuer gesagt? Ich verbitte mir da! Es brannte. Die Papierblumen standen wie Fackeln im Raum. Der Inhalt dieses umgekippten Ofens hatte sich auf den Holzfußboden entleert und diesen in Brand gesteckt. Es brannte so brennend, so lückenlos, dass die herbeieilende Feuerwehr dem Walten der Elemente fassungslos gegenüberstand. Nichts mehr zu machen, Tomarisch Feuerwehrhauptmann. Das Feuer ist schon vor 2 Stunden ausgebrochen. Blau war die Aasbande. Es brennt wie ein Pulverlager. Warum soll es auch nicht brennen? Spinngewebe und Sprit, ihr Schlauch! Der Schlauch spuckt Eiszapfen, aber das Feuer hebt ab. Im überschwemmten Keller, da kann man Schlittschuhlaufen. Eine Leichen gefunden? Eine schon aufgeladen mit kaputtem Hirnkasten. Reif fürs Leichenschauhaus. Noch eine Leiche gefunden. Unbestimmten Geschlechts. Hat eine Gabel im Kopf. Eine ehemalige Frau unterm Ofen gefunden. Mit einem Drahtkranz um den Schädel. Kein Überlebender mehr unter den Lebenden. Eine Leiche fehlt noch. Da unauffindbar, denke ich, die muss wohl en Detail verbrannt sein. Tolle Festbeleuchtung. Wie im Theater. Allerdings mit feuerbestatteten Schauspielern. Alles antreten! Zum Abmarsch! Soweit also die Ereignisse vor 50 Jahren. Die Vermählung von Proletariat und Bürgertum misslang. Ein Ofen machte ihr vorzeitig ein Ende. Ein Zimmerherd. Über die Brandherde der nächsten Jahre und Jahrzehnte in allen Teilen der Welt bitte ich Sie mir zu erlauben, betreten zu schweigen. Wir wenden uns vielmehr den Ereignissen der jüngsten Vergangenheit zu. Transkontinentale Sitzung vom März dieses Jahres. Archivunterlagen 4382 ZDB-24/111 Ultrahertz. Hier ist das dritte Programm des Senders Alexei Xerxes 1, Hauptabteilung Zeitgeschichte. Wir haben uns mit unseren Fernsehkameras und Mikrofonen wieder einmal in den großen Sitzungssaal begeben, der schon viele dramatische Abstimmungen erlebt hat. Die amphitheatralisch ansteigenden Stuhlreihen sind leer. Sie werden ja ohnehin nicht mehr zur Aufnahme der Sitzungsteilnehmer bestimmt sein, sondern nur noch für eventuelle Ehrengäste. Der feierliche Beginn der Sitzung steht unmittelbar bevor. Und da öffnet sich schon, von dienstwilligen Selenzellen in Bewegung gesetzt, das Portal, und mit gewichtigen Schritten bewegt sich der Redner auf die Tribüne. Er blickt in vollem Bewusstsein seiner Bedeutung in den leeren Raum, wo anstelle von Sitzungsteilnehmern Mikrofone, Fernsehkameras, Fotoapparate, Protokollmaschinen, Lautsprecher und Schalttafeln bedeutungsvoll die Zuhörerschaft vertreten. Der Redner zieht sich etwas irritiert die Weste über dem leicht gewölbten Leib zurecht, putzt die dicken Brillengläser und, jawohl, er ergreift das Manuskript und beginnt mit seiner Rede. Alle Föderationsgebiete einschalten. Zu Befehl. Anwesenheit durch Kontrollton bekannt geben. Hallo, hallo. Hier Institut für Menschenauferstehung, Vorstand. Das vorliegende Problem, bereits telegrafisch bekannt gegeben und gründlich analysiert, ist unmissverständlich klar. An der Kreuzung der 62. und der 17. Straße der Stadt, die früher Tambov hieß, stieß eine Erdbohrungsbrigade in 7 Meter Tiefe auf einen teils verschütteten, teils vereisten Hauskeller. Im Eis ist eine deutlich sichtbare Menschenleiche eingeschlossen. Das Institut hält es für möglich, dieses vor etwa 50 Jahren eingefrorene Individuum wiederbeleben zu lassen. Ich gebe allerdings den Einspruch der epidemischen Station zur Kenntnis. Diese befürchtet, dass sich die Bakterien, von denen die Lebewesen im ehemaligen Russland förmlich gewimmelt haben, in bedrohlicher Weise unter uns verbreiten könnten. Im Bewusstsein meiner Verantwortung eröffne ich jetzt die Abstimmung. Tovarischtschi, vergessen wir nicht, worum es geht. Unsere Abstimmung gilt dem menschlichen Leben. Die verschiedenen Abstimmungsgebiete und Einflusszonen melden, dass der Inhalt der Rede verstanden worden ist und diskutiert wird. Wir erwarten die Verlesung der Resolutionen. Dieser Mensch ist wieder zu beleben. Richtig! Wir stimmen dafür! Dagegen! Es meldet sich der Sender der Vereinigten Donbass-Betriebe. Resolution der sanitären Kontrollpunkte in metallurgischen und chemischen Donbass-Betrieben. Um der Wiederholung der Speichellecker- und Hochnäsigkeitsepidemie von 1929 vorzubeugen, verlangen wir, das Ausstellungsobjekt ist im Gefrierzustand zu belassen. Dagegen! Sehr richtig! Wir schreiten zur Abstimmung. Wer für die erste Resolution ist, erhebt die Hand. Der Höhepunkt des Tages ist erreicht. Die eisernen Armwinker an den Lautsprechern schnellen in die Höhe. 1, 2, 3, 4, 5? Nein, es ist unmöglich, sie zu zählen. Es ist jedenfalls die überwiegende Mehrzahl. Da noch ein Nachzügler. Es sind die 43.000 Arbeiter der Gipsbüstenfabriken in Kiew. Die Föderationsversammlung hat entschieden. Ihr Beschluss lautet Wiederbelebung. Die Sitzung ist geschlossen. Die Sperrfrist für die Presse ist aufgehoben. Das ist das Stichwort für das Erscheinen der Weltpresse, die aus allen Türen in den Saal stürzt. Sie eilen der Rednertribüne zu, aber schon auf dem Wege zücken sie ihre Reportermikrofone. Das Schweigen des Raumes ist gebrochen. Hallo, Welle 472,5 Meter, Tschukotka, Iwestia. Welle 376 Meter, Abendausgabe der Betriebsstadt. Hallo, Welle 211 Meter, Warschau kommt zum Holzenpark. Auf Ihre literarische Morgenzeitung, hallo, Auferstehung. Hallo, Welle 44 Meter, ist bestiale Chicago. Hallo, Welle 115 Meter, römisch-rote Zeitung, Auferstehung. Hallo, Welle 78 Meter, Shanghai, Auferstehung. Hallo, Welle 220 Meter, die Madrider Markt. Hallo, Welle 11 Meter, Mallorca Pionier, Auferstehung. Während die Reporter noch ihre Meldungen in aller Welt funken, stürmen schon die Journalisten in den Sitzungsraum, um ihre Schlagzeilen auszurufen. Status quo oder Schmelzmetamorphose, Leitartikel in Versen und Prosa. Die sensationelle Bildreportage, Enteisung, Fortschritt oder Blamage. Weltumfrage akut wie noch nie. Rückfall in die Kriecherepidemie. Das erste ausführliche Interview mit dem schwielen Menschen auf Du und Du. Die Zeitschrift für Wissenschaft veröffentlicht gewissenhaft sein ganzes Schimpfwortverzeichnis voll Saft und Kraft. Die neuesten Rundfunkmeldungen. Der Lachschlager des Jahres. Unübertroffen. Wie deutet man bloß das Wort besoffen? Die Enteisung des Individuums ist beschlossen. Die Vorbereitungen gehen ihrem Ende entgegen. Während im Vorraum des Operationsraumes der greise Professor sich zum vierten Mal seine Hände in einer Lösung von übermangansaurem Kali wäscht, redet seine Assistentin, deren Gesichtszüge uns irgendwie vertraut erscheinen, ohne dass wir sie im Moment einzuordnen imstande wären, auf ihn ein. Sie ist im Begriff, ihren weißen Kittel anzuziehen, was ihr bei der Last der Jahre, die auch sie zu tragen hat, Tovarisch, nicht ganz leicht fällt. Tovarisch, Professor. Preisträger Tovarisch, Professor. Bitte lassen Sie dieses Experiment. Sonst macht er wieder sein Brimborium. Tovarisch, Perjoskina. Sie leben nur noch in Erinnerungen und reden eine unanständige Sprache. Was bedeutet eigentlich Brimborium? Geben Sie mir mal mein Wörterbuch. Danke. Brimborium. Brimborium. Das war einmal eine Art von Tätigkeit, die jede Art von Tätigkeit neutralisierte. Sein Brimborium hat mich vor 50 Jahren fast das Leben gekostet. Mein Selbstmordversuch. Selbstmordversuch? Sie haben auf sich selbst geschossen. Warum? Versehentlich? Nein, aus Liebe. Unsinn. Aus Liebe baut man Brücken, pflanzt man Tomaten, gebärt man Kinder. Und Sie? Oh. Ah. Oh, oh, oh. Bitte, wenn Sie auf dem Experiment bestehen, so entbinden Sie wenigstens mich von diesem Auftrag. Ich kann wirklich nicht. Sie scheinen nicht zu wissen, dass wir Sie hergebeten haben, um... Er und Sie sind also jene Er und Sie, die... Na, Sie verstehen mich schon. Sagen Sie, waren seine Augenwimpern sehr weich? Warum? Wegen Ihres Brüchigkeitsgrades beim Aufschmelzen. Aber Tovarisch, Professor... Wie soll ich das jetzt noch wissen, wie Sie vor 50 Jahren gewesen sind? Aber Tovaric Berjoskina, ist das nicht so gut wie gestern? Erinnern Sie sich, ob beim Einatmen und in erregender Gesellschaft seine Nasenflügel zu beben pflegten? Aber Tovaric Professor, seit 15 Jahren beben in solchen Fällen bei keinem Menschen die Nasenflügel. Wie soll ich mich auch noch daran erinnern? An seine Hüften erinnere ich mich ein bisschen. Aber... Ich fürchte, ihn müssen wir erst auftauen, aber Sie sind es bereits. Ja, nur beherrschen Sie sich. Mir scheint fast, dass Ihre Nasenflügel eben bebten. Wir müssen anfangen. Der schicksalsschwere Augenblick, verehrter Hörerinnen und Hörer, rückt näher. Unsere Televisionsteilnehmer haben gesehen, wie der greise Professor soeben auf einen Knopf drückte und wie die Rückwand des Raumes jetzt langsam nach rechts und links auseinanderwich. Wir befinden uns im Aktionssaal. Auf dem Operationstisch steht ein sarggroßer, opalisierender Kunststoffkasten, an dessen unterm Rand sich Wasserhähne befinden. Nahe dem Kasten sehen wir zylindrische Sauerstoffbehälter, im Hintergrund Waschvorrichtungen und Handtücher für 6 Personen. Um den Kunststoffkasten, in dem die Umrisse eines... Doch wir wollen nicht vorgreifen, also um eben denselben sind 6 weiß gekleidete Ärzte gruppiert, denen sich Professor und Assistentin jetzt nähern. Auf mein Zeichen schalten Sie den Strom ein. Strom ein? Du wartest, Dr. Twa, Sie steigern die Temperatur auf 36,4 Grad immer um einen Zehntel Grad je Sekunde. Zehntel Grad je Sekunde? Du wartest, Dr. Twa, Sie halten die Sauerstoffzylinder bereit. Sauerstoffzylinder bereit? Du wartest, Dr. Cetire. Das geschmolzene Wasser muss langsam rausgelassen werden, ersetzen Sie es nach und nach durch Luftdruck. Luftdruck. Du wartest, Dr. Piatti, den Deckel kurz aufklappen. Aufklappen. Du wartest, Dr. Chess, Belebungsfortschritt im Spiegel beobachten. Im Spiegel beobachten. Haben Sie mich verstanden? Jawohl. Jawohl. Die Ärzte begeben sich auf ihre Plätze. Der Strom wird eingeschaltet. Man beobachtet die Temperatur. Aus den Hähnen tropft das bereits 50 Jahre altes Wasser tropft in die Eimer. Ein überwältigender Augenblick. Der natürlichen Hautfarbe. Eis restlos geschmolzen. Die Brust vibriert. Kommen Sie, Herr Professor. Diese hastigen Zuckungen der rechten Hand. Lassen Sie sehen. Völlig normal. Er kratzt sich nur. Anscheinend beleben sich auch die solche Individuen begleitenden Parasiten. Rätselhaft. Seine Hand trennt sich vom Körper und... Aber so sehen Sie doch. Nur nicht die Nerven verlieren. Der Mann ist offenbar das, was man einst feinsinnig nannte und durch musikalisch. Aber diese Töne. Im Altertum gab es einen Stradivari und einen Utkin. Stradivari baute Geigen und Utkin die sogenannten Gitarren. Bitte Mitteilung über Temperatur und Blutdruck. Temperatur 35,1, 35,3, 35,6, 35,8, 36,1. Pulsbeschleunigung auf 68. Atem ausgeglichen. Auf die Plätze. Ich konstatiere. Es ist der 12. Mai 1979, 11 Uhr 9 und 54 Sekunden. 55, 56, 57, 58, 59. Ruhe bewahren. Beobachten Sie genau. Der Deckel beult sich aus, erhebt sich, er fällt. 11 Uhr 10 und 4 Sekunden. Die Gitarre kommt zum Vorschein. Jetzt. Haare zerzaust? Sieht etwas gedunsen? Augen noch... Hab ich mich aber ausgepennt. Entschuldigt, Tovarici. Klar habe ich mir einen angezwitschert. Wo bin ich? Ich weiß schon, im Polizeirevier. Unsere Abteilung hat mit der Polizei nichts zu tun. Wir schmelzen langsam das Eis von ihrer Hautschicht. Sie waren... eingefroren. Was? Das finde ich aber unverfroren. Wollen erst mal sehen, wer von uns besoffen war. Ich kann mich jederzeit legitimieren. Ich trenne mich nie von meinen Ausweisen. An Bargeld habe ich 17 Rubel, 15 Kopeken. Krankenkasse, bitte bezahlt. Flugwesen und Chemie, bitte bezahlt. Kampf dem Analphabetentum, bitte schön. Oh, was ist denn das? Standesamtliche Bescheinigung. Ich muss mich gestern verheiratet haben. Wo sind Sie jetzt? Wer küsst jetzt Ihre Finger? Eine tolle Abreibung erwartet mich zu Hause, aber bitte, hier die Unterschriften der Trauzeugen und hier der Gewerkschaftsausweis, ordnungsgemäß bezahlt bis den wievielten haben wir heute? Was denn? Ihr Kalender? 12. Mai 1979. 50 Jahre lang den Gewerkschaftsbeitrag nicht entrichtet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und meine Frau. Oh, lasst mich. Ich muss zu meiner Frau. Auf Wiedersehen. Oh. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh. Da gib schon her deine Flosse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was war das? Was hat er mit unseren Händen gemacht? Ergriffen. Geschüttelt. Wieder ergriffen. Wieder geschüttelt. Ein unhygienischer, altertümlicher Brauch. Bitte sofort die Hände waschen. Was seid ihr denn hier alle für Bürger? Wo bin ich? Wer bin ich? Wer? Sie sind mir so bekannt. Vanya. Sind Sie vielleicht Soja Berjoskinas Mütterchen? Mütterchen? Oh Vanya. Oh, was ist denn das? Wo bin ich hier bloß reingestolpert? Wo habt ihr mich hier reinstolpern lassen? Bin ich in Moskau? Bin ich in New York? Hey, Fuhrmann! Leute weg, Pferde weg, alles weg, wo man hinspuckt, überall Autorennen, sogar in der Luft. Ah, Lanu, da ist sie, da ist ja die Kleine. Der Schwielenmensch ist erwacht, ist zum Leben erwacht. Aber er benimmt sich gegen alle Voraussicht. Plötzlich interessiert ihn der Straßenlärm nicht mehr. Er ist abgelenkt durch irgendetwas. Er reibt seinen Rücken, fingert an seinem Halsausschnitt herum und scheint gefunden zu haben, was er sucht. Wanze. Wenzlein. Wenzleinchen. Verlass mich nicht. Schenk deine Nähe. Er will mit allen fünf Fingern nach der Wanze grapschen, doch diese entweicht ihm. Trennen wir uns wie zwei Schiffe, die ihren eigenen Kurs nehmen. Weg ist sie. Ich höre keine Antwort mehr. Verlassen bin ich einsam. Einsam. Droschke! Lunatscharski, Straße 17. Ohne Gepäck. Die gesunde Großstadtluft scheint zu viel für den Wiedererwachten zu sein. Er taumelt. Versucht sich an einer Lautsprechersäule zu halten, fällt, wird aber aufgefangen von Soja. Von Soja Berjoskina. Tovarischt Vorsitzender, verehrte Mitarbeiter, was dann folgte, wissen wir alle. Jeder von Ihnen, ganz egal, wo er sein Arbeitssoll erfüllt, kann einen Beitrag singen, ich meine ein Lied davon beitragen. Ich werde Ihnen sogleich eine Reihe Dokumentar-Mikrofilme aus unserem Heimarchiv zeigen, die augenfällig machen, was geschah, als die Epidemie, die dieses Lebewesen ausgelöst hat, um sich griff. Wir beginnen mit der Vorführung der Filme. Achtung! Sehen Sie sich mal den an. Das Schwanken des Bildes ist nicht durch eine schlechte Kameraführung hervorgerufen, vielmehr ist dieser Mann nicht ganz sicher auf den Beinen. Jawohl, das war mehr wunderlich als wunderbar. manch eine Nase war von Bier und Schnaps blaugrün wie ein... Der Mann ist krank, rettungslos verloren. Einer von den 285 Arbeitern des zweiten medizinischen Laboratoriums. Um den auferstandenen Säugetier das Übergangsstadium zu erleichtern, haben die Ärzte angeordnet, es mit sogenanntem Bier zu stillen. Dieses Gemisch schmeckt abscheulich und wirkt in größeren Mengen auf den heutigen Menschen tödlich. Als diese Arbeiter von den giftigen Bierdämpfen Schwindel bekommen hatten, tranken sie, um sich zu erfrischen, etwas von der kühlen Mixtur selbst und mussten plötzlich von unkontrollierbarer Fröhlichkeit ergriffen, durch andere ersetzt werden. Jetzt, nach dreimaligem Personalwechsel, liegen bereits 520 Arbeiter in Krankenhäusern. Die Bierpest ist zu einer fürchterlichen Epidemie geworden. Sie schäumt und brodelt und schmeißt immer mehr Menschen um. Leib und Leben für die Wissenschaft. Ich werde mich opfern. Ich bitte, geben Sie auch mir zu Testzwecken 3 Liter von diesem Bier. Da haben wir es. Auch der ist bereits infiziert. Tovarisch, Vorsitzender, es ist Zeit zum Handeln. Ein weiterer Filmstreif. Ein zweites Krankheitssymptom. Beachten Sie dieses junge Mädchen, dessen Beinbewegungen uns an jene erotischen Übungen erinnern, die in den Archiven der 20er Jahre als Foxtrot und Charleston verzeichnet sind. In dem Buch, das sie mit den 2 Fingern der ausgestreckten Hand hält, stehen altmodische Verse. Sie rezitiert sie, während sie mit den Fingern der anderen Hand eine Rose zu halten glaubt. Sie führt sich diese imaginäre Rose vor die Nase und schnuppert entzückt daran. War es eine Rose, die du mir zum Abschied schenktest? War es eine Chrysantheme, als dein Auge du in meines senktest, wenn die Zeit doch einmal... Es ist keine Mondsüchtige, die sie da sehen, nein. Die Unglückliche wohnt Wand an Wand mit ihm, jenem tollwütigen Säugetier. Ihre zu Tode betrübten Eltern ziehen ein Konsilium zu Rate und erfahren von den Professoren, es handle sich um Anfälle einer altertümlichen Krankheit. Verliebtheit. Verliebtheit ist eine Krankheit, bei der die sexuelle Energie, die vernünftige Menschen haushälterisch auf ihr ganzes Leben verteilen, sich innerhalb einer Woche entzündungsartig verstärkt und den Erkrankten zu vernunftswidrigen, unglaublichen Handlungen treibt. Da sehen Sie ein zweites Mädchen, das dem ersten, wie nannte man das, hysterisch und aufschluchzend in die Arme sinkt. Du kennst ihn. Du warst in seiner Nähe. Ist er nicht himmlisch? Auch dieses arme Ding ist infiziert. Die Epidemie hat sich zu einem Ozean ausgeweitet. Betrachten Sie dieses 30-köpfige 60-Fuß. 30 kranke, einst arbeitwillige Frauen. So ein Beingewedel hat man einst Kunst genannt. Und hier 4 Beine, 2 Köpfe. Wissen Sie, was dieses Vieh darstellt? Einen zweigeschlechtlichen Vierfüßler. Die Epidemie erreicht jetzt ihren, mal sehen, was sie jetzt erreicht, ihren Kulminationspunkt. Genug der Beispiele, Professor Rekonstrowski. Das Maß des Zuträglichen ist schon überschritten. Kommen Sie zum Ende. Ich habe noch von 2 wesentlichen Ereignissen zu berichten. Zunächst von der aufregenden Jagd, die wir alle am Fernsehschirm mitgemacht haben. Wir sind dem Direktor des Zoologischen Gartens hierher gefolgt, der mit Scheinwerfern die gläserne Häuserfront absuchen lässt. Immer mehr Menschen, wissenschaftliche Assistenten sowohl als interessierte Laien, haben sich eingefunden. Wir bemühen uns, Kontakt mit dem Direktor und seinem Kollektiv zu bekommen. Bitte um Ruhe. Darf ich um Ruhe bitten? Ja? Verzeihen Sie, können Sie mir sagen, in welcher Richtung sie verschwunden ist? Wie? Das ist sehr bedauerlich, ja. Eine Jägerabteilung hat mir gemeldet, gerade hier sei sie vor einer Viertelstunde beobachtet worden. Diese Mauer dort soll sie hinaufgekrochen sein. Die Assistenten stellen ihre Fernrohre ein. Der Direktor teilt alle Anwesenden in Gruppen ein. Gruppe A, darf ich bitten, hierher? Die finden Gruppe wir B. doch nie im Leben. Bitte. Jedes Fenster gehört einer Matratze und einem Mann mit nichts was an. Mich die Schafes auf die Nachrichten. Brüllt nicht so, ihr verscheucht sie. Behalte ich sie sowieso. Das darfst du nicht, die ist ja stadteigen. Ich hab sie. Da kriecht sie ja. Die Erregung ist auf dem Höhepunkt. Die Scheinwerfer und Fernrohre richten sich auf einen Punkt. Nach den vorangegangenen Diskussionen wirkt der Platz plötzlich still. Man hört das Geknack und Geratter der Fotoapparate und Filmkameras. Ja, das ist sie. Das ist sie nun. Sperrt sie ab. Bewacht sie. Feuerwehr, hierher. Man spannt ein Netz auf. Die Feuerwehrleute schieben eine Leiter heran, schrauben sie hoch, klettern einer nach dem anderen hinauf. Ich hab sie erwischt! Hurra! Rasch, rasch, rasch, rasch, aber nur behutsam. So, nicht wieder entweichen lassen und nicht die Beinchen brechen. Das Tier geht von Hand zu Hand die ganze Feuerwehrleiter hinab, bis es schließlich in die Hand des Direktors gerät. Dieser steckt es in einen Glaskasten, den er jetzt hochhebt. Unscheinbare, aber unermüdliche Helfer der Wissenschaft. Ich danke euch im Namen unseres überglücklichen zoologischen Gartens. Endlich ist es uns gelungen, das seltenste Exemplar einer ausgestorbenen, um die Jahrhundertwende so populär gewesenen Insektenart zu fangen. Hier in meinen Händen befindet sich nun der einzige lebendige Vansus normalis. Darf ich bitten, nicht so dicht heranzukommen. Bürger, Freunde, Tovarischtschi, schaut selbst, das Tier kreuzt die Beinchen. Es will sich ausruhen. Und nun ist es eingeschlafen. Und ich lade alle Anwesenden zu dem baldigen Festakt im Zoologischen Garten ein und erkläre den so bedeutsamen, so aufregenden Akt der Inbesitznahme dieses Tieres nunmehr für abgeschlossen. Es lebe die Wissenschaft. Es lebe der Fortschritt. Hurra! So erfolgreich die Jagd nach der Wanze verlief, so wenig befriedigend war inzwischen die Beschäftigung mit dem menschenähnlichen Individuum verlaufen. Man hatte ihn in eine Isolierstation gebracht. Es ist übrigens unbegreiflich, dass man früher einen Unterschied zwischen Sanatorien und Gefängnissen machte. Unsere Isolierstationen müssten den ehedem Erkrankten als Gefängnis, den Gefangenen als Sanatorien erschienen sein. Man hatte für halbstündige Ablösung gesorgt, damit der Kranke nicht auch das Personal ansteckte. Aber wenn er nur einen seiner Wärter anhauchte, knickten dem schon die Beine ein. Schließlich wusste man keinen anderen Rat, als Soja Berjoskina zu ihm zu schicken. Aber auch das findet bei ihm nicht viel Gegenliebe. Hab ich einen Kater? Was zu trinken? Hier. Ja. Lasst ihr mich auferstehen, um mich auf den Arm zu nehmen? Was soll das? Es ist ja wie wenn ein Elefant Limonade zu saufen kriegt. Die Gesellschaft hofft, du entwickelst dich noch zu einem Menschen. Zum Teufel mit eurer Gesellschaft. Hab ich euch gebeten, mich aufzuerwecken? Ihr sollt mich wieder vereisen lassen, jawohl. Ich verstehe dich nicht. Unser Leben gehört dem Kollektiv. Weder ich noch sonst jemand. Da hast du mir Bücher mitgebracht. Ob das die richtigen sind, weiß ich wirklich nicht. Was du haben wolltest, ist nicht da. Kennt auch kein Mensch. Mit Rosen beschäftigen sich nur noch die Lehrbücher für Blumenzucht. Mit Träumen nur noch die Schlafpsychologen. Sind das alle Bücher? Was ist denn das hier? Und das? Aber wo hast du denn das Papier her? Das da? Ja. Weiß ich nicht. Eine Tageszeitung. Die Anzeigenseite. Die Bücherei hat es zum Verpacken genommen. Hurra, hurra. Gerettet. Wo willst du denn hin? Gerettet. Hurra. Dass ich eines solchen Ekels wegen fast gestorben bin. Vor 50 Jahren. Es ist bemerkenswert, dass Soja Berjoskina offenbar die einzige war, die gegen eine Ansteckung immun blieb. Mutmaßlich hat ihre seinerzeitige Beziehung zu jenem Lebewesen die notwendigen Abwehrstoffe erzeugt. Dadurch war sie in der Lage, unserer Wissenschaft wertvollste Dienste zu leisten. Und somit, Tovarischs Vorsitzender, ist mein Bericht zu Ende gekommen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, Professor, für den umfassenden Bericht. Wir sind nun gerüstet für den Gang in den Zoologischen Garten und für die Einweihung der neuesten Versuchsstation im Zoographischen Institut. Wie ich erfahre, sind fast alle Verbände schon aufmarschiert. Kommen Sie, Tovarisch. Durch noch so wichtige Geschäfte haben sich der Vorsitzende und seine engsten Mitarbeiter nicht davon abhalten lassen, unter den Klängen dieses antiken Marsches auf unserer Festlichkeit zu erscheinen. Willkommen, teure Tovarisch. Nun hat das Wort Tovarisch Zoodirektor. Genossen, Freunde, Tovarischi, eure Aufmerksamkeit ist ebenso beglückend wie verwirrend. Ohne meine persönlichen Verdienste irgendwie schmälern zu wollen, bedanke ich mich bei jenen rastlosen Mitgliedern des Jägerverbandes, die sich so heldenmütig an der Fangaktion beteiligt haben. Nicht minder aber auch bei dem hochverehrten Professor der Auferstehungswissenschaft, weil es ihm gelang, den Kältetod zu überwinden. Obschon ich es leider nicht für unrichtig erachte, auch darauf hinzuweisen, dass der erste Fehler des hochverehrten Herrn Professors als indirekte Ursache gewisser tragischer Ereignisse angesehen werden muss. Nach rein äußeren, mimikrischen Merkmalen wie Schwielen oder Kleidung urteilend, beging der verehrter Herr Professor, den verhängnisvollen Fehler, das aufgeschmolzene Säugetier für die höchste Abart des Homo sapiens zu halten, die als der Mensch der Arbeiterklasse bezeichnet wird. Diesen Irrtum nun sofort erkannt, entlarvt zu haben, schreibe ich nicht ausschließlich meinem langjährigen Umgang mit Tieren und meinem tierseelenkundlichen Einfühlungsvermögen zu. Denn Hilfe ward mir auch durch einen Zufall zuteil. Eine innere, unterbewusste Stimme sagte mir immer wieder, versuche es mit einer Zeitungsanzeige. Und ich gab endlich dieser Stimme nach. Die Anzeige lautete: Ein Mensch gesucht. Seinen Idealen getreu, sucht der Zoologische Garten einen lebendigen Menschen zwecks Sättigung und Fortentwicklung eines frisch erworbenen Insekts unter Lebensbedingungen, die dieses gewohnt ist. Plötzlich meldet sich das gesuchte Geschöpf mit dem Zeitungsblatt in der Hand. Es war jenes Lebewesen, das unser Preisträger, der hochverehrte Herr Professor, enteiste und das sich in den besten aller Welten, in unserer Welt, offenbar nicht wohlfühlen konnte. Von außen betrachtet, fast wie ein Mensch. Wie ich, wie ihr, wie wir alle. Tovarisch Direktor, ich muss Sie zur Ordnung rufen. Verzeihung. Nun ja. Ich bediente mich einer Umfrage und ich ziehe die vergleichende Biologie zu Rate und stelle fest, dass wir es hier mit einem gefährlichen Parasiten, einem erstaunlich menschenähnlichen Simulanten, zu tun haben. In diesem Käfig hier erblicken Sie bald zwei der Körpergröße nach verschiedene, im Grunde aber gleiche Wesen, den berühmten Vanzus normalis und den Specius vulgaris. Beide kommen nur noch in den ungelüfteten Matratzen des Zeitgeschehens vor. Der Vanzus normalis pflegt, wenn er als Blutsauger am menschlichen Leibe fett geworden ist, unter das Bett zu fallen. Während der Specius vulgaris, fett geworden am Leibe der ganzen Menschheit, in das Bett zu fallen pflegt. Nur so unterscheidet sich das kleinere Tier von dem großen. Überzeugten Sie sich selbst, der Käfig wird enthüllt. In der Glasschatulle auf dem Sockel sehen Sie das Insekt Wanze. Dahinter auf der Erhöhung sehen Sie, bitte bringen Sie hier näher, ja, dort auf dem Bett kauernd, sein Musikinstrument im Arm, die menschenähnliche Parasitenart, die sich den Käfig sogleich wieder seiner Eigenart gemäß eingerichtet hat. Sie sehen Postkarten von Filmstars, fächerartig geordnet am Kopfende seines Bettes, die Lampe abgeschirmt, damit es ein Licht erzeugt, das man einstmals mit dem Ausdruck gemütlich belegte. Der Käfigboden mit vollen und leeren Flaschen reichlich bedeckt. Sie sehen das Tier in seiner ganzen Größe. In der Lunatscharski-Straße stand einmal ein altes Haus mit Portal und Riesenfenstern, mächtig nobel sah es aus. Keine Angst, Genossen, tretet näher, es ist ganz passt auf, jetzt folgt jener Akt, den allgemein früher als Rauchen bezeichnet. Ach, wie schrecklich. Ja, aber bitte keine Angst. Und jetzt wird die sogenannte Inspiration in Betrieb gesetzt. Gib Acht, bis sie fühlen. Nun komm mal zu mir. Ja, nun komm mal hier. Komm schön ans Gitter. Hier hast du etwas. Jetzt kannst du dir einen hinter die Binde gießen. Riech mal, schöner Wodka. Ach, bitte quälen Sie nicht das arme Tier. Genossen, ihr seht, das arme Tier ist gar nicht so furchtbar. Ich möchte es eher als zahm bezeichnen. Passt auf, jetzt führe ich es hier auf die Tribüne. Keine Angst, Sie brauchen nicht zurückzuweichen. Ich entsichere meine Schusswaffen. Sagen Sie ein paar Worte. Versuchen Sie es, Stimme und Sprache des Menschen, die menschliche Ausdrucksweise, nachzuahmen. Bürger, Brüder, sehr schön, Kameraden, wo kommt ihr bloß her, meine Lieben? Wie viel seid ihr? Wie hat man es bloß fertig gekriegt, euch alle aufzutauen? Warum bin ich allein in meinem Käfig? Immer rein, meine Lieben. Was habe ich nur getan, dass ich so leiden muss? Bürger! Denkt an die Kinder, für die Kinder. Brüder! Hören Sie doch auf damit, Herr Direktor, machen Sie Schluss. Packt ihn hinein in den Käfig. Stellt die Ventilatoren an. Musik! Tavarischi, ich bitte um Entschuldigung. Das Rieseninsekt ist plötzlich müde geworden. Dieser Lärm, diese Beleuchtung sind ihm so ungewohnt, dass es irre zu reden begonnen hat. Nur keine Panik, was ihr da gehört habt. Stimmt ja alles nicht. Aber es soll uns eine Lehre sein. Für heute geht alle in Ruhe nach Hause. Und seid gewiss, es wird uns gelingen, bei der nächsten Vorstellung diese Kreatur besser gezähmt und weitaus gefügiger vorzuführen. Auf morgen. Musik, einen Marsch! Thank you. Musik.